Blauer Super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher Hermannplatz an Radio Apore. Von der derzeitigen Ausrüstung gehören zwei identische Aufkleber mit der Aufschrift Totalschaden, Tony D, Album 14.09. Agro Berlin. Das ist hier eigentlich, dieser Aufkleber ist hier rund um die, um diese Doppel Super billig Kabine kapiert. Zingelt sie sozusagen ein. Ja, ansonsten mein Lieblingsaufkleber mit der Aufschrift Sing mit, Jalelale, Ilalala und so weiter, ist immer noch gut erkennbar. Und zur weiteren Ausrüstung hat sich hier ein rotes Fahrrad der Marke Victoria hinzugesellt. Über diesem Victoria-Schriftzug steht dort Produkt der Zweirad-Union AG Nürnberg. Ansonsten, außer einigen Pfirsichkernen, Kronkorken, herbstlich herabgefallenen Blättern, hier am Hermannplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.